Wenn wir vollendet am Throne Gottes stehen, alle gewaschen in Jesu Blut uns sehen, alle gekleidet in Seide weiß und rein, oh, wie wird's uns dann sein? Herrlich verklärt, Halleluja, herrlich, herrlich, Halleluja. Herrlich verklärt, Halleluja, auf ewig daheim. Wenn wir vollendet am Throne Gottes stehen, staunend den Reichtum der Gnade an uns sehen, die uns erhoben ins Paradies hinein, wo wir wird's uns dann sein? Herrlich verklärt, Halleluja, herrlich, herrlich, Halleluja, herrlich verklärt, Halleluja, auf ewig daheim. Noch uns umhüllet der Erdpilgerkleid, doch unsere Heimat ist droben uns bereit. Gläubig erschauen wir schon den Lichtenschein, bald werden wir dort sein. Herrlich verklärt, Halleluja, herrlich, herrlich, Halleluja, herrlich verklärt, Halleluja.